Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.8. Hörverständnis. Das schwere Gespräch. Überbringen von schlechten Nachrichten. Beispielformulierungen. Verkünden der Diagnose. Wir haben jetzt circa 15 Minuten Zeit. Ich werde Ihnen zunächst Ihren Befund erklären und anschließend alle Ihre Fragen beantworten. Wenn die Zeit nicht reicht, können wir noch einen zweiten Termin vereinbaren. Ich möchte Ihnen nun den Befund erklären und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Zunächst möchte ich Sie fragen, was Sie denken, woran Sie leiden, beziehungsweise welche Krankheit Sie haben. Was wissen Sie bis jetzt über Ihre Krankheit bzw. Ihre Beschwerden? Unser Befund hat leider ergeben, dass Sie an Brustkrebs leiden. Ihre Diagnose ist leider sehr ernst. Sie leiden an Leukämie. Sie haben einen Gehirntumor. Empathisches Zuhören. Ich sehe, Sie sind von dem Befund geschockt. Ich merke, dass Sie sehr aufgewühlt sind. Sie wirken auf mich jetzt sehr verunsichert. Ich nehme wahr, dass Sie meine Worte erst einmal verarbeiten müssen. Brauchen Sie einen Moment Ruhe, um meine Worte zu verarbeiten? Ich sehe, dass Sie Zeit brauchen, um meine Worte zu verarbeiten und über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem, was ich gesagt habe? Wie fühlen Sie sich jetzt? Möchten Sie etwas dazu sagen? Möchten Sie noch mehr über den Befund wissen? Ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Situation für Sie. Das ist eine schwere Zeit für Sie. Das weitere Vorgehen klären. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen nun das weitere notwendige Vorgehen erklären. Wenn Sie merken, dass es Ihnen zu viel wird, dann sagen Sie es mir bitte und wir führen das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt weiter. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze, die denkbar sind. Wenn Sie möchten, informiere ich Sie darüber und wir entscheiden anschließend gemeinsam, was für Sie das Beste ist. Das Gespräch schließen, sich verabschieden. Wir haben heute ausführlich über Ihre Krebserkrankung gesprochen. Wir haben heute vereinbart, dass wir uns in 3 Tagen wiedersehen und Sie sich bis dahin das Besprochene durch den Kopf gehen lassen. Gibt es noch Fragen, die wir vergessen haben, beziehungsweise die wir noch nicht besprochen haben? Ich schlage Ihnen vor, dass Sie zu unserem nächsten Termin auch Ihre Frau mitbringen.